Quell der Erholung und Inspiration. Doch die biologische Vielfalt ist viel mehr als ein Füllhorn und ein Maschinenraum. Sie stärkt uns auch indirekt, trägt zu unserem Wohlbefinden bei. Bäume, Flüsse, Seen, Wälder lassen uns durchatmen und zur Ruhe kommen. Wir können uns in der Natur erholen, entspannen, uns körperlich und seelisch regenerieren. Schönheit und Freude sind mit der Natur verbunden, wie nicht nur die klassische Malerei etwa von Caspar David Friedrich beweist, sondern auch die zeitgenössische Fotografie, zum Beispiel von Sebastião Salgado, der jahrelang das brasilianische Amazonasgebiet bereiste und in spektakulären Fotografien festhielt. Die Natur inspiriert uns. Sie gibt Halt und Kraft, lässt uns innehalten und zufrieden werden. Ob als Heilung, Entspannung, Erholung oder Muße. Ob beim Wandern, Fischen, Schwimmen, Schnorcheln, beim Vögel beobachten oder bei der Gartenarbeit. Wir spüren ihre wohltuende Wirkung. Mehr noch, die Natur prägt auch unsere Identität. Landschaften schaffen Gefühle von Zugehörigkeit, des Verwurzeltseins, der Verbundenheit. Töne, Gerüche, Anblicke, ikonische Tierarten, Bäume oder Blumen. Wer kennt sie nicht? Sie prägen unsere Kindheit, unser Leben, unsere Kulturen, auch unsere Spiritualität. Sie stiften Sinn und geben Orientierung. Dies zeigt das Beispiel des pazifischen Lachses, der für viele Menschen nicht nur eine ökologische, sondern eine kulturelle Schlüsselart ist. Lachse gehören zum Leben und zur Identität der indigenen Völker an der nordwestlichen Pazifikküste, die sie sogar als Familienmitglieder betrachten und ihnen großen Respekt entgegenbringen. Die Lachse sind viel mehr als Fische, die gefangen, gegessen und verkauft werden. Sie sind Teil der Gemeinschaft, der Kultur, gelten mithin als Teil des sozialen Netzes und sind entsprechend als solche zu behandeln. Deshalb feiert man ihre Existenz in Zeremonien und ergeht sich in Praktiken des Gebens, Handelns und Teilens. Die Weltsicht dort lautet: Wenn du für die Lachse sorgst, dann sorgen sie für dich. Die Fürsorge für ihr Wohlergehen ist eng mit der eigenen Perspektive auf die Natur und auf das Leben verbunden.